Einheit 10 Übungen. Ü4 Textkaraoke. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Gerne. Darf es noch etwas sein? Darf es etwas mehr sein? Gut. 100 Gramm. Noch etwas? Hähnchen ist billig heute. Das Kilo 2,99. Hier, bitte. Noch etwas? Vielen Dank. Auf Wiedersehen.